Erster Paulus und Timotheus sind Diener von Jesus Christus. Sie schreiben an alle Christen in Philippi. Zweiter Gott, unser Vater und der Herr Jesus Christus schenken euch Gnade und Frieden. Dritter, ich danke meinem Gott jedes Mal, wenn ich an euch denke. Vierter, ich bete immer für euch alle. Ich tue das mit großer Freude. Fünfter, ihr helft mir seit dem ersten Tag dabei, die gute Nachricht zu verbreiten. Sechster, Gott hat etwas Gutes in euch angefangen. Er wird es bis zum Tag von Jesus Christus fertig machen. Siebter, ich darf so über euch denken. Ich trage euch in meinem Herzen. Ihr helft mir im Gefängnis. Achter, Gott weiß es, ich habe euch alle sehr lieb. Ich liebe euch so wie Jesus Christus. Neunter, ich bete darum, dass eure Liebe immer größer wird. Ihr sollt viel lernen und klug entscheiden. Zehnter, dann werdet ihr rein sein. Ihr werdet ohne Fehler sein, wenn Jesus Christus kommt. Elfter, ihr werdet viele gute Taten tun. Das kommt durch Jesus Christus. So loben die Menschen Gott. Zwölfter, liebe Brüder, ich möchte euch etwas sagen. Meine Situation hilft der guten Nachricht von Jesus. Dreizehnter, alle Wachen und alle anderen Leute wissen es jetzt. Ich bin wegen Christus im Gefängnis. Vierzehnter, die meisten Brüder haben jetzt mehr Mut. Sie sprechen ohne Angst über das Wort von Gott. Fünfzehnter, einige Leute sprechen über Christus, weil sie neidisch sind. Andere tun es mit einer guten Absicht. Sechzehnter, diese Menschen tun es aus Liebe. Sie wissen, ich verteidige hier die gute Nachricht. Siebzehnter, die anderen sprechen über Christus nur für sich selbst. Sie wollen mir im Gefängnis Probleme machen. Achtzehnter, das ist egal. Hauptsache, die Menschen hören von Christus. Darüber freue ich mich sehr. Neunzehnter, ich weiß, alles wird gut für mich ausgehen. Ihr betet für mich und Gottes Geist hilft mir. Zwanzigster, ich hoffe sehr, dass ich mutig bleibe. Christus soll durch meinen Körper geehrt werden. Einundzwanzigster, für mich ist das Leben Christus. Das Sterben ist ein Gewinn für mich. 22. Wenn ich weiter lebe, kann ich viel für Gott tun. Ich weiß nicht, was ich wählen soll. 23. Beide Seiten ziehen an mir. Ich möchte gerne sterben und bei Christus sein. Das ist viel besser. 24. Aber es ist wichtiger für euch, dass ich hier bleibe. 25. Ich bin sicher, ich werde bleiben. Ich werde bei euch sein und euch im Glauben helfen. 26. Dann werdet ihr euch noch mehr freuen. Ihr werdet Jesus Christus danken, wenn ich wiederkomme. 27. Lebt so, wie es zur guten Nachricht von Christus passt. Haltet fest zusammen für den Glauben. 28. Habt keine Angst vor euren Feinden. Das zeigt ihnen, Gott wird euch retten. 29. Gott gibt euch ein Geschenk. Ihr dürft an Christus glauben und auch für ihn leiden. 30. Ihr kämpft jetzt denselben Kampf wie ich. Ihr habt ihn bei mir gesehen und hört jetzt davon.